Capri wird geteilt. Danach am Feiern bin auf Party nicht allein. Lerne Schlampe kennen, wir nageln sie zu zweit. Ein Gruß geht an Carlos, ja so ist es halt. Er geht jetzt erstmal eine Runde in Knast. Aber alles halb so wild, auf die Jungs ist Verlass. Wir haben alle nichts gehabt und jetzt bumsen wir modest. Wie Max wischt und sagt, mach deinen Mund auf, ich komme. Guck, wie wir unseren Umsatz verdoppeln. Die heißeste Bande hier unter der Sonne. Damals meinte Bones, ey, wir sind bald Stars. Und jeder aus der Gruppe übernimmt sein Part. Er hat zu mir gesagt, setz dich hin, schreib Bars. Denn von den meisten Gangster-Rappern stimmt kein Satz. Wir sind keine Lennox, ich hab Männer hinter mir. Die 187 Straßenbande Sampler Nummer 4. Wir fahren wieder durch die Stadt mit den Jungs. Fick in diesem Stadt mit den Jungs. Vielleicht gehst du in den Knast mit den Jungs. Ich verbrenne meinen Pass für die Jungs. Und ich schalte bei dir ein mit den Jungs. Und dann wird der Scheiß geteilt mit den Jungs. 187, ja, das bleibt ein Verbund. Kooperiert mit den Bullen, nein, nicht mit uns. Wir fressen Erdnussflips, gucken auf den Plasma. Und auf 23 Zoll spucken auf den Asphalt. Rolex, Vollgold, Trittwagen ist da. Fick mal den Richter, ich verdiene gar mein Geld. Doch meine Schafe hat ne Trommel. Wir fahren in Kolonne, machen Party in der Sonne. Die große Raupe nimmer satt, nix was mein Hunger stillt. Geiles Auto in der Stadt, Wichser, guck aufs Nummernschild. Weil wir fangen zu krechen an, weil wir sind die Backstreet Boys. Ich wisch die Felge trocken oder mach das Blättchen feucht. Ich zerfetz den Joint und kontrolliere eure Kinder. Sie haben keinen Respekt vor euch, oh. Lass mich ziehen, ich bin high. Gib das Lean in die Sprite, 187 for life. Und brauche bald ein neues Zimmer für die Schuhkartons. Was ist deutscher Rap für dich? Für mich ist der ein Hurensong. Wir fahren wieder durch die Stadt mit den Jungs. Fick in diesem Stadt mit den Jungs. Vielleicht gehst du in den Knast mit den Jungs. Ich verbrenne meinen Pass für die Jungs. Und ich schalte bei dir ein mit den Jungs. Und dann wird der Scheiß geteilt mit den Jungs. 187, ja, das bleibt ein Verbund. Kooperiert mit den Bullen, nein, nicht mit uns. Wir fressen T-Bone Steaks, rauchen nur noch pure Joints, lila Haze. Ich weiß den Vapor in dem Flugzeug. Über 100.000 Fans, die sich auf die Tour freuen. Ich häng mit der Gang, Digga, sag mir, was machst du heute? 187 Straßenbande leben ihren Traum. Ich mache, was ich will, keiner redet mir das aus. Die Jungs im Café machen Knete nur mit Staub. Dicke Kette auf dem Nacken, Mercedes vor dem Haus. Ohne meine Brüder wär ich nicht da, wo ich bin. 40 Stunden Pommesbude, nie wieder dahin. Ich seh viele Plagiate, keine Originale. Komm mal runter auf die Straße, alles wahr, was ich sage. LX steht für Lifestyle exzessiv. Ich schreib den Text zum Beat, liefer dir ein Päckchen Weed. Stolz auf mein Team, dieser Start wird gebumst. Ich verbrenn direkt mein Pass für die Jungs, ja! Wir fahren wieder durch die Stadt mit den Jungs. Fick in diesem Stadt mit den Jungs.